Man frage viel, wie sei's, warum sie sich nicht wäscht, warum ihr Kleid gebrannt und sie es nicht gelöscht, warum sie ohne Strumpf in vollen Putze steht, warum sie ohne Geld so oft zum Markte geht, warum der Schlüssel stets auf allen Schränken steckt, warum die Magd noch nicht um 9 Uhr aufgeweckt, warum ihr Fleisch und Speck 3 Jahr zu räuchern hängt, warum sie Gelder zahlt und keine Bar empfängt, warum sie kochen will und legt kein Feuer an, warum sie schon so alt und hat noch keinen Mann, warum sie Tische deckt und hat noch nichts zu essen. Die Antwort heißt gewiss, ich es nur vergessen, warum sie kochen will und legt kein Feuer an, warum sie schon so alt und hat noch keinen Mann, warum sie Tische deckt und hat doch nichts zu essen. Die Antwort heißt gewiss, ich hab es nur vergessen.